Ja, ich bin Kleptoman. Ohne Geld in den Store. 1000 Euro im Kopf. 20 kommen nur vor auf meiner Rechnung, ja. Was kümmert mich Geld? Ich wohne um mich selbst. Verkauf um nichts in der Welt mein kleines Echo, ja. Ohne Geld in den Store. 1000 Euro im Kopf. 20 kommen nur vor auf meiner Rechnung, ja. Was kümmert mich Geld? Ich wohne um mich selbst. Verkauf um nichts in der Welt. Ich hab Robin Hood gesehen und mir geschworen, wenn ich jemals petze, sterb ich, bis ich tot bin. Ich hab mir geschworen, sobald ich laufen kann, fang ich zu klauen an. 13 Uhr, ich klau mir irgendeine Scheiße. Könnt bezahlen, doch das Gefühl ist nicht das gleiche. Heute hätte ich zwar genug, aber zu spät. Ich bin da, was so geht. Mit Rucksack und Magnet, denn ich bin Kleptoman. Ohne Geld in den Store. 1000 Euro im Kopf. Aber 20 kommen nur vor auf meiner Rechnung, ja. Was kümmert mich Geld? Ich sponsor mich selbst. Verkauf um nichts in der Welt mein kleines Echo, ja. Ohne Geld in den Store. 1000 Euro im Kopf. 20 kommen nur vor auf meiner Rechnung, ja. Was kümmert mich Geld? Ich sponsor mich selbst. Verkauf um nichts in der Welt. Ladendetektive hassen diesen Jungen. Bis auf ein paar Sicherungen nichts gefunden. Einmal kam Alarm und ich bin rausgerannt. Gut, dass ich laufen kann. 13 Uhr, ich klau mir irgendeine Scheiße. Gestern hatten sie hier irgendwie das Gleiche. Mal verliere ich, doch da warte ich ein Jahr. Krieg ne Strafe und bezahl. Und danach ist es egal, denn ich bin Kleptoman. Ohne Geld in den Store. 1000 Euro im Korb. Aber 20 kommen nur vor auf meiner Rechnung, ja. Was kümmert mich Geld? Ich sponsor mich selbst. Verkauf um nichts in der Welt mein kleines Echo, ja. Ohne Geld in den Store. 1000 Euro im Korb. 20 kommen nur vor auf meiner Rechnung, ja. Was kümmert mich Geld? Ich sponsor mich selbst. Verkaufe nichts in der Welt, ja. Yeah.